Nun haben Evolutionsbiologie, Primatologie und kognitive Religionswissenschaften, aber auch die kulturelle Anthropologie und eine evolutionär inspirierte Psychologie in den letzten Jahren jene Charakteristika unserer Natur identifiziert, die am Ausgangspunkt jenes Komplexes stehen, den man irgendwann Religion nennen kann. Sie haben dabei festgestellt, dass dazu auch sogenannte Cognitive Bias gehören. Im Deutschen spricht man oft von kognitiven Verzerrungen. Zahlreiche Experimente haben ihre Existenz bestätigt. Ein bekanntes Beispiel ist der Bestätigungsfehler Confirmation Bias. Menschen neigen dazu, all jene Informationen aus der Umwelt aufzunehmen, die ihre eigene Sichtweise bestätigen und die anderen zu vernachlässigen. Anfangs zeigte sich die Forschung über solche Absonderlichkeiten verwundert. Sie passten so gar nicht zu unserem rationalen Selbstverständnis. Mittlerweile wissen wir, es waren einst sinnvolle Anpassungen an jene Lebensbedingungen, unter denen sich unsere Evolution vollzogen hat. Die Evolution selektiert auf den Überlebens-, nicht auf den Wahrheitswert hin. In der wissenschaftlich dominierten Welt von heute, in der die tatsächliche Erkenntnis der Realität oberste Priorität hat, erweist sich dieses Jäger- und Sammlererbe in unseren Köpfen als oft hinderlich und irreführend. In Sachen Religion sind zwei Cognitive Bias entscheidend. Zunächst dieser. Menschen sind intuitive Dualisten. Körper und Seele stellen für sie keine Einheit dar. Intuitiv handelt es sich für sie um verschiedene Dinge. In Traum oder Trance verlässt der Geist den Körper und geht auf Reisen. Stirbt ein Mensch, bedeutet das nicht das Ende der Seele, sie lässt nur ihre Hülle zurück. Selbst in unseren aufgeklärten Zeiten sprechen wir mit den Toten. Entsprechend ist der Glaube an das Weiterleben der Seelen als körperlose Geister oder ihre Wiedergeburt in anderen Wesen in so gut wie allen Kulturen der Welt nachweisbar.